Macho-Blick, sexy Kristall, klar. Zum Anbeißen wie Taco-Chips mit Nacho-Dips. Lässiger Alpha-Date ist Jessica Alba. Zwecks Rum-Fickerei, denn ich war die Rum-Zickerei von Michelle Hund-Zickerlei. Ich habe mein Dick bei ihr bis zur Gebärmutter drin. Danach muss sie deep swoten wie eine Schwertschluckerin. Der Bizeps prall, du Loch. Komm ich mit Gewalt in dein Haus. Rennen alle hinaus, denn ich balle die Faust und klatsch die Clowns in die Fresse wie eine Sahnetorte. Denn ich kommt mir echt ein bisschen spanisch vor, wie Tracks von Ricky Martin, yo. Jeden Tag tausende Freundschaftsanfragen von Facebook aus. Die Groupies sind die reinste Heuschreckenplage. Hat mit Simsen zu tun, so wie Häuserfassaden. Es ist, als machte ich da Deutsch-Rap-Boyband-Balladen. Ohne den Metronom, Bitches geben mir Ego-Pushs, die mir Flügel verleihen, als wäre ich Pegasus. Paparazzis klipsen Bilder vor meinem Zahnpasta-Lächeln. Ich putz die Zähne wie ein Wilder für das Zahnpasta-Lächeln. Ich hab das Zahnpasta-Lächeln, das Zahnpasta-Lächeln. Sie stellen Warnschilder auf wie dem Zahnpasta-Lächeln. Ich hab das Zahnpasta-Lächeln. Lächeln, Zahnpasta-Lächeln. Lächeln, Zahnpasta-Lächeln. Lächeln, Zahnpasta lächeln. Lächeln. Mittlerweile ist mein bester Freund der Badezimmerspiegel. Ich fang langsam selbst an mich in diesen Maju zu verlieben. Ich bin hart und laufe mit Gewehr rum wie Soldaten. Und seh aus wie straight aus der Werbung von Colgate. Du willst mich im Nahkampf verletzen, doch kommst näher und der Blinde sofort an meinem Zahnpasta lächeln. Tja, so schnell kann es gehen. Siehst du den Model-Athlet an der Hotelbar stehen, wo er sich die Kante gibt wie Bodybuilder-Groupies? Dann näher dich ihm besser, nur mit Sonnenbrille, Schwuli. Und hol dir dein Autogramm, ich rapp dir gerne was vor. Doch es wird gefährlich, wenn ich strahle, nenn mich Kernreaktor. Ich war schon mit 18 auf meinem Perso-Bild, heftiger am Strand als Kraftwerke in Tschernobyl. Und wenn sie meinen letzten Sacknagel setzen, lebt es 1000 Jahre weiter, mein Zahnpasta-Lächeln. Paparazzis klipsen Bilder vor meinem Zahnpasta-Lächeln. Ich putz die Zähne wie ein Wilder für das Zahnpasta-Lächeln. Ich hab das Zahnpasta-Lächeln, das Zahnpasta-Lächeln. Sie stellen Warnschilder auf wie dem Zahnpasta-Lächeln. Ich hab das Zahnpasta-Lächeln. Lächeln, Zahnpasta-Lächeln. Lächeln, Zahnpasta-Lächeln. Lächeln, Zahnpasta lächeln. Lächeln.